den Krieg versuche zu handeln, sonst bist du schneller tot als die anderen. Denk immer dran, es gibt einen anderen Weg als den Krieg. Es gibt etwas anderes, nämlich den Frieden. Somit können alle Menschen siegen. Denk immer dran, es gibt einen anderen Weg als den Krieg. Jetzt ist es Zeit zu handeln, töte sie. Hör nicht auf ihn, er spielt zu viel Counter-Strike. Davon wird sein Kopf sowas von frei von Gehirnzellen.